hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Von der Leyen verlangt Verantwortung und will mehr deutsche Soldaten auf UNO-Mission. Deutschland müsse sich mehr engagieren, nicht lamentieren, sondern parieren. Schick sie nach irgendwo, von hier bis Mexiko. Ursula, Ursula, blond ist ihr Haar und im Gehirn, da ist bei ihr nicht alles ganz klar. Aus Deutsch! In Spanien geht die Krone an den Thronfolger. Scheißegal, scheißegal. Und Russland liefert der Ukraine kein Gas mehr. Kein bisschen Gas darf sein bei der Deutschen Bahn. Der Deutsche. Einen super Job für seinen Dienst im Kanzleramt. Belohnung, Hofala Soldier, wird ein topbezahlter Manager. Ballermann, na na na Nachrichten, Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.